Wenn Allah die Menschen für ihre Ungerechtigkeit belangen wollte, würde er auf ihr kein Tier übrig lassen, aber er stellt sie auf eine festgesetzte Frist zurück. Und wenn dann ihre Frist kommt, können sie weder um eine Stunde hinausschieben noch vorverlegen.